ging heut morgen übers Feld, da noch auf den Gräsern hing, sprach zu mir der lustge Fink, ei du Geld. Guten Morgen, ei Geld, du wirst nicht eine schöne Welt, schöne Welt. Blum am Feld hat mir lustig guter Ding, mit den Glöckchen klinge, kling, klinge, kling. Ihren Morgengruß geschält, wird's nicht eine schöne Welt, schöne Welt. Kling, kling, kling, kling, schönes Ding. Die Welt gefällt, heia! Und da fing im Sonnenschein, gleich die Welt zu funkeln alles, alles tun und Farbe gewann im Sonnenschein, Blum und Vogel groß und klein. Guten Tag, guten Tag. Ist's nicht eine schöne Welt, ei du Geld, ei du Geld.